Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jeff und ich möchte einmal darauf hinweisen, dass diese Ausgabe einen Trigger beinhaltet bezüglich Vergewaltigung, weil diese Vergewaltigung in diesem Film drin vorkommen. Und für uns ist es sicherlich auch kein einfaches und angenehmes Thema, aber wir werden aufgrund der Handlung des Films schlichtweg nicht drum herum kommen. Bei allen, die trotzdem noch dranbleiben, wünschen wir natürlich viel Spaß bei dieser Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Garbage Day. Mein Name ist Solotso. Und mein Name ist Jeff Ticher. Oh Junge, was haben wir diesmal für euch ausgegraben? Wir hatten einige Skurrilitäten in letzter Zeit im Podcast gehabt. Wir hatten Robo-Geisha, wir hatten Tampon-Tango und ich glaube, heute können wir noch Richtung Trash eine ganze Schippe draufsetzen. Findest du nicht auch, Jeff? Kann man durchaus so sehen. Ich bin immer noch. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Was haben wir gesehen? Wir haben einen indischen Film aus dem Jahr 1993 gesehen. Und zwar heißt der Mahakal. Und ich beherrsche weder Tamil noch Bengali noch Urdu noch was auch immer. Daher weiß ich nicht, was es bedeutet. Aber damit ihr eine Vorstellung habt, worum es in diesem Film geht, es ist ein Remake. Es ist ein Bollywood-Remake von klassischen Horrorfilmen der 80er Jahre, A Nightmare on Elm Street. Sprich, wir haben uns einen indischen Freddy Krüger angesehen. Ich bin relativ vorurteilsfrei noch rangegangen, ja. Also, du hast A Nightmare on Elm Street nicht gesehen, richtig? Nein, aber wen wundert das, ehrlich gesagt? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in der Reihe wenig bewandert bin und ich nur den allerersten Teil gesehen habe. In der Horrorreihe allgemein meinst du jetzt? Also in A Nightmare on Elm Street bin ich wenig bewandert drin. Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Es ist eine komplette Reihe. Ja, es gibt da 7, 8, 9 Filme von. Aha. Und das wird wichtig, wenn wir jetzt mal hier kurz die Hintergründe vorstellen. Und zwar, indischer Horror ist etwas, das hatte so eine Boomphase circa 10 Jahre lang, von den 80ern bis zu Anfang der 90er. Da gab es sowas wie manifestierten Bollywood-Horror. Und die Leute, die dafür verantwortlich waren, sind primär die Gebrüder Ramsay, die quasi die Pioniere des Genres waren. Nicht verwandt mit Gordon Ramsay. Get the hell out of my kitchen! Nein, nicht verwandt mit Gordon Ramsay. Aber, und das sind auch die Herren, die sich für dieses Kunststück verantwortlich zeigen. Und sie haben sich, das ist jetzt schon 93, also eher am Ende dieser Phase, und sie haben sich gedacht, hey, warum machen wir nicht mal unsere Version von Nightmare on Elm Street? Es gab aber ein kleines Problem bei der Sache, Jeff. Kannst du dir vorstellen, welches? Es sind Inder. Also Indien hat so ziemlich eine der größten Filmindustrien der Welt. Ich glaube sogar Naja, die größte. ich denke mal, das eigentliche Problem, was du meinst, liegt daran, dass es ein Musical geworden ist. Nein. Ach shit. Das Problem dieser Produktion ist, dass bereits kurz zuvor ein anderes Bollywood-Remake zu Nightmare on Elm Street Ja, rausgekommen woher soll ich das denn wissen? Und das ist das Schöne dran. Dieses Remake hat bereits die ikonischsten Szenen aus dem Original gerip-offt. Und das heißt die ganzen Todesszenen. Und als es jetzt bei den Ramsay Brothers darum ging, A Nightmare on Elm Street neu zu drehen, standen sie halt vor dem Problem, dass sie nicht nochmal dieselben Szenen kopieren können, wie sie im Original vorkamen, weil man ihnen dann unterstellen würde, dreist Filme zu kopieren, weil dann dieselben Szenen drin vorkämen wie in der Kopie des Originals. Du verstehst deren Dilemma, ja? Das Kopie der Kopie des Originals. Also wenn man im Westen klaut, ist es offenbar völlig okay, aber wenn man innerhalb von Indien klaut, geht das gar nicht. Und sie hatten halt wirklich Angst, da redundant zu wirken und mussten sich dann kleinerer Tricks bedienen. Und zwar, indem sie die Setups aus dem Film übernommen haben, aus dem Originalfilm, aber die Todesart dann leicht abänderten. Sie haben einige kleinere Dinge abgeändert, aber darüber können wir noch später reden. Und indem sie halt statt der originalen Todesszenen welche aus den Sequels abgewandelt eingebaut haben. Ja, so viel zu den Hintergründen dieser Perle des Flächen. Oh mein Gott, es gibt... Wo fängt man hier an, Chef? Fangen wir doch einfach mit dem Anfang an, würde ich vorschlagen. Ich möchte erstmal kurz den Plot zusammenfassen. Also, sag ich ja. Also ich fasse ihn jetzt mal rundum zusammen. Für die Leute, die Nightmare on Elm Street nicht gesehen haben, das ist wirklich fast haargenau der gleiche Plot. Also, ein Mädel wird in den Albträumen von jemandem heimgesucht, von dem sich später herausstellt, dass es ein Mann namens der Schakal ist oder einfach nur Schakal. Und in dem Traum erleidet sie eine Verletzung. Wenn sie aufwacht, merkt sie, dass sie sich diese Verletzung tatsächlich so zugezogen hat und dass jemand tatsächlich versucht, den Traum sie umzubringen. Aber niemand glaubt ihr. Ihre Schwester hat dann kurz darauf ähnliche Träume und schon bald fangen an, quasi diese zwei Mädchen in ihrem Freundeskreis an, im Schlaf vom Schakal aufgesucht zu werden. Und es sterben ein paar Leute und am Ende ist ein Mädel namens Anita mit ihrem Freund übrig. Und sie sind die Tochter eines Polizeikommissars. Und es stellt sich dann heraus, dass Schakal früher ein Kindermörder war, aber nicht einfach nur ein Kindermörder, sondern ein übernatürlicher Kindermörder, der Kinder irgendeinem Dämon geopfert hat, damit er selbst dunkle, schwarze Kräfte erhält. Es ergibt keinen Sinn, ist auch egal. Das Ding ist, dass er schon die erste Schwester, diese Anita, auf dem Konto hatte und im Zuge dessen vom Polizeichef begraben worden ist. Also er bringt ihn eigentlich um und begrabt ihn lebendig. Es bringt nicht viel, weil er halt ein übernatürlicher Kinderkiller ist. Und jetzt ist er halt wieder da und versucht, Rache an der Familie zu nehmen. Und nachdem sie das herausgefunden haben, kommt es dann zu einem finalen Showdown und sie setzen ihn dann außer Gefecht. Das ist im Groben der ganze Plot, oder? Ja. Ich habe das jetzt in 2 Minuten oder so zusammengefasst. Das ist die Handlung von fast 2,5 Stunden. Und jetzt kommt das, was du nämlich angesprochen hast, denn die Bollywood-Version von Nightmare on Elm Street ist mit allem möglichen an random Bullshit zugekleistert, den man sich vorstellen kann. Wo wollen wir anfangen? Okay, fangen wir einfach bei meinem Lieblingscharakter an, oder? Das ist ja, kannst du gerne machen. Also die erste Sequenz, die wir sehen, ist eine Traumszene, die sehr, sehr, sehr stark an Nightmare on Elm Street erinnert, weil sie halt, also der Charakter träumt, wir sehen es noch nicht, und sie ist halt in diesem Fabrikgelände, in diesem alten verlassenen Fabrikgelände und wird halt vom Schakal gejagt. Man sieht auch seinen Handschuh mit den Messern dran und dann kommen diese ganzen ikonischen Bilder und das rote Licht und der Rauch und alles und das sieht wirklich aus wie der totale Rip-Hop. Sie wacht auf und wenig später sehen wir sie dann in der Schule, in der Kantine. Und dann kommt das, was man von jedem Rip-Off oder Remake zu A Nightmare on Elm Street erwarten sollte, nämlich eine Nahaufnahme eines Michael Jackson Posters. Und zwar ist es ein Poster zum Bad Album, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dann schwenkt es langsam nach links. Es spielt original, das ist kein Bild, es spielt original Thriller von Michael Jackson im Hintergrund und es kommt ein indischer Michael Jackson-Vollschnitt rein. Es ist so Und ein. das Beste daran ist, es ist ja nicht die einzige Szene mit diesem Michael Jackson-Typen, der begleitet uns den kompletten Film über. Ja, indischer Michael Jackson ist ein Charakter, der bleibt uns den ganzen Film über erhalten. Und das, obwohl er absolut null zur eigentlichen Handlung des Films beiträgt. Und er wird auch nie zur eigentlichen Handlung des Filmes beitragen. In keinem Ja, einzigen Punkt. er trifft kein einziges Mal auf den Schakal. Er ist einfach nur da, um random Szenen aufzufüllen zwischendrin. Und du siehst ihn, er ist leicht pummeliger Inder. Hat so eine ganz billige rote Plastikjacke an, die, glaube ich, an die Thriller-Jacket erinnern soll. So ein Sweatshirt, auf dem Puma draufsteht. Und er kommt dann rein und tanzt zu Thriller. Er ist offenbar Kellner in dieser Kantine und bedient die Leute. Und macht natürlich den Moonwalk einmal quer durch den Raum und sagt, dass er Träume hat, genauso groß zu werden wie Michael Jackson. Bla bla bla, während er die Leute bedienen. Und das Beste ist, dass er halt versucht, dieses wirklich Ikonische an Michael Jackson nachzumachen. Und darum sagt er aber nicht Wuhu oder Hihi oder Jamon, sondern jedes Mal, wenn er jemanden beliefert, sagt er Hey! In so einem ganz krächzigen Ton, was total zum Kotzen ist. Jeff, was sagst du zum indischen Michael Jackson? Ich könnte Michael Jackson nicht besser imitieren. Muss ich Ich ganz schon. ehrlich sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, würdest du denn sagen, dass du generell Leute gut imitieren kannst oder eher nicht so? Nein. Nein, absolut. Es sei denn, ich imitiere Hast du eine mich selbst. Imitation auf Leid? Oh, bitte, imitier wen? Imitier wen? Imitier Christian Wulff. Ich habe nein gesagt. Nun Ich gut, nein. kann niemanden imitieren, sorry. Kann Echt? ich nicht. Außer mich selbst. Echt, du kannst niemanden imitieren? Na, ich wüsste nicht wen. Christian Wulff. Nee, also da würde ich echt den Rubikon überschreiten. Ne? Also es geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich jetzt auch noch Christian Wulff hier mache, dann sind da die Medien nachher noch hinter mir her. Ja, oh, Medienverschwörung. Ja. Also ich würde schon mir zutrauen, es ein wenig besser hinzubekommen als er. Weil Michael Jackson ist wirklich. Also wenn es nicht ans Singen geht, ist er eigentlich nicht sehr schwer zu parodieren. Weil er halt diese ganz spezifischen Michael Jacksonisms hat quasi. Und der wirklich sehr leicht wiederzuerkennen ist. Du hast es schon erwähnt, kommen wir mal zu dem Punkt, den du als allererstes erwähnt hast, nämlich, das wäre ein Bollywood-Film ohne Musical-Einlagen. Vermutlich kein Bollywood-Film. Die Erwartung ist, dass in Bollywood-Filmen spätestens jede Viertelstunde eine Tanzszene losbricht. Das ist in Mahakal nicht ganz so der Fall, aber es gibt drei, vier Musical-Szenen, die eigentlich nichts in dem Genre verloren haben, sondern also die erste Stunde über, du wartest wirklich, dass dieser Nightmare on Elm Street-Plot lostritt und du hast halt nur ab und zu so Traumsequenzen, aber es passiert nicht viel und zwischendurch hast du halt jede Menge mega überflüssigen Plot, der nichts zur Handlung beiträgt und künstlich aufgefüllt ist mit Comedy-Einlagen, mit Michael Jackson, Slapstick und eben diesen Musical-Sequenzen. Und es geht halt darum, dass die Hauptprotagonistin Anita einen Freund hat, ja? Und das wollen sie irgendwie verdeutlichen. Also kommt eine Musical-Einlage, wo sie mit ihrem Freund an den Strand fährt und sie besingen, wie sehr sie sich total lieben. Und dann laufen sie auf einmal von einem Strand weg und sind mitten in einem künstlichen Garten drin, wo der Monsun losbricht und es passt überhaupt nicht mehr zur Wettereinstellung von vorher. Aber sie tanzen fröhlich weiter und sagen, oh ja, ich liebe dich so und ich liebe dich und bla bla bla. Ist das nicht gruselig, Jeff? Es sind halt verliebte Leute. Was willst du sonst sagen? Verliebte Leute sind immer gruselig. Ne? Und wenn du verliebt irgendwo rumtanzt, und dann auch noch beim Picknick irgendwas singst oder so etwas und der Text total Banane ist von dem Lied, die sind halt verliebt. Was sollst du dagegen machen? Ja, wer will sich einer so validen Liebe schon in den Weg stellen? Die Antwort ist ein Freddy Arschloch Krüger. Namens Randir. Ja, Freddy Krüger auch, aber erstmal dieser Randir-Typ. Und kennt ihr in so Highschool-Filmen von früher immer dieses Arschloch mit offenem Hemd und Gelfrisur, das am besten immer so einen Kamm rausnimmt und sich so quer mit dem Kamm die Haare zurückschreckt und Mädchen klar machen will und alles und immer so mal diese obercoolen Sprüche drauf haben zu müssen? Die indische Version davon ist Randir. Und nach dieser Musical-Einlage ist die Dame halt wieder im Unterricht zurück und sitzt dort. Und Randir sitzt da und glotzt ihr volle Kanone auf die Brust. Und er ist da traumversunken und schaut wirklich die ganze Zeit hin. Oh ja, Brüste. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Brüste gesehen. Bis er dann aber leider auffällt und vom Lehrer deswegen verprügelt wird. Naja, verprügelt ist ein bisschen heftig gesagt. Also er hat ihn gehauen. Ja, er hat ihn gehauen. Verprügelt würde ich wirklich sagen, er haut ihn so, bis er auf dem Boden liegt. Aber er hat ihm in Anführungsstrichen nur eine Ohrfeige verpasst. Ne? Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich Gewalt grundsätzlich gut heiße. Ja? Ich meine, ich möchte später selber mal in die Richtung arbeiten. Allerdings gewaltfrei. Ich google mal, ob es in Indien noch die Prügelstrafe gibt. Ja. Ja, das gibt sie. Hier ein Spiegelartikel aus dem Jahr 2009. Prügelstrafe indischer Lehrer quält Schülerin zu Tode. Soweit ich weiß, gibt es in Frankreich auch noch offiziell die Prügelstrafe, aber das wird nicht mal angewandt. Also es ist gesetzlich zwar nicht verboten, aber wegen Kindercharta oder was weiß ich nicht, alles auf gewaltfreie Erziehung wendet man das einfach nicht mehr an. Tja, echt scheiße für indische Kinder. Da überleben sie Freddy Krüger und dann dürfen sie trotzdem noch in der Schule offiziell vom Lehrer verprügelt werden. Well, sucks to be Indian. Wir waren bei Randir, ja? Ja. Und das ist ein Spitzbube, den müssen wir uns merken, weil der später noch wichtig wird. Spitzbube. Denn, oh ja. Nein. Spitzbube. Vorsicht, das ist jetzt ein Hint, was er so gerne macht. Das haben wir ja schon angedeutet mit der Tittenglotzerei. Und das Ding ist, dieser coole Rowdy von der Schule handelt in Indien leicht anders als in unserem Kulturkreis. Aber dazu später mehr, denn es gibt wieder eine Traumszene. Und die zweite Traumszene ist die, die ich am interessantesten finde von allem. Weißt du wieso? Nein. Also, es gibt zwei Schwestern, Anita und Seema. Und ich glaube, Seema ist die den ersten Traum hat, und Anita hat den zweiten. Und eigentlich wird man in den Träumen ja vom Schakal gejagt, der alle zu umbringen versucht. Und der zweite Traum ist ähnlich aufgebaut wie der erste. Also, man geht quasi so durch Gänge und überall liegen so Spinnenfäden und Nebel und so weiter, bla bla bla. Und, wuschelig. Am Ende des Traums kommt eine Szene, die nicht aus A Nightmare on Elm Street geklaut ist, sondern aus Psycho von Alfred Hitchcock. Nämlich, dass ich glaube, sie verfolgt ihn und so und am Ende fasst sie so an die Schulter und dann stellt sie raus, dass es halt so ein vermodertes Skelett ist mit Perücke und sie erschreckt sich dann total. Und dann wacht sie auf, sie ist in dem Traum dem Schakal kein einziges Mal begegnet und sie hat aber trotzdem irgendwie so eine Kratzerwunde am Arm, die darauf hindeutet, dass sie eigentlich dem Schakal begegnet ist, obwohl der Schakal in dem Traum gar nicht aufgetaucht ist und ihr auch nichts zugestoßen ist physisch. Moment, nach jedem Traum haben die doch irgendwelche... Ja, aber das liegt daran, dass im Traum meist irgendwas passiert. Im ersten Teil wird sie ja tatsächlich von Freddy Schakal Krüger angegriffen mit seinem Handschuh und später knallt sie ja wirklich mit dem Arm gegen eine Heizung und holt sich daher eine Brandwunde zu. Aber im zweiten Traum passiert nichts dergleichen und sie hat trotzdem die Wunde, obwohl sie nicht mal dem Bösewicht begegnet ist. Und jetzt kommt nämlich Randir ins Spiel, denn wenn man schon nicht auf Freddy Krüger trifft, dann auf einen Vergewaltiger. Hey, das hat diesem Film gefehlt. Ja, es ist nicht so, dass Vergewaltigungen und Indien gerade ein kritisches Thema wären oder so, ne? Oder jemals waren. Ich meine, der Film kommt ja aus dem Jahr 93. Also Indien hat eine sehr, sehr gruselige Vergewaltigungskultur und... Ja. Auf jeden Fall, es ist... ist es Seema oder Anita, die im Rasen liegt? Ich meine Anita, ja? Ja, doch, es ist Anita, die sich da quasi ihre Wunde ansieht und dann kommt auf einmal dieser coole Randir mit seinen Jungs und sagt, ey, Girl, ich lieb dich voll und bla bla bla. Hey, lass uns es hier mal treiben auf dem Schulgelände mit meinen Jungs, ob du willst oder nicht. Und das war so ein Moment, Jeff und ich haben das zusammengeguckt und wir saßen da und sagten, okay, das passiert gerade bitte nicht wirklich, oder? Wir haben keinen Plan, was wir hier zu sagen sollen. Und genau in dem Moment gibt es einen krassen Szenenwechsel, denn es taucht auf einmal der Freund von ihr auf, zusammen mit seinen Kumpels, und zwar in so einer Sequenz, die kommen so angerannt und machen so Luftsprünge, als wären sie so die Mega-Ninjas in einem Kung-Fu-Film. Und anstatt, dass es zu einer Vergewaltigungsszene kommt, kommt es zu einer riesigen Kung-Fu-Prügelei. Was allemal besser ist. Vergewaltigung und Kung-Fu-Prügelei. Das, was jeder Mensch erwartet, wenn er an A Nightmare on Elm Street denkt. Das gehört immer dazu. Ah, es hat noch ein Nightmare on Elm Street Sequel gefehlt, wo Freddy Krueger von Bruce Lee weggetreten wird, dass wir es echt noch... Und wirklich, die Vergewaltigung ist hier quasi nur der Grund, die Hand nur loszutreten, denn wir haben dann so eine fünfminütige Kung-Fu-Szene. Es geht richtig ab und die hauen sich da so richtig mit Luftsprüngen und Roundhouse-Kicks. Es war tatsächlich eine Szene von der Qualität her, dieser Kämpfe, die ich und Solotze spontan hätten besser darstellen können. Nein, hätten wir nicht. Doch. Denn einer der Bösen hatte eine Spitzhacke. Wo sollen wir bitte schön eine Spitzhacke herbekommen? Nein, ich meine, guck mal, die haben sich geprügelt, auch mit Fäusten, ne? Und man hat so gut gesehen, dass sie 5 Meter aneinander vorbeigeprügelt haben, aber sich trotzdem in den Rasen schmissen, als ob sie gerade von einer Abrissbirne getroffen worden sind. Ja. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen, es sind 20 bis 30 Inder. Das... Es war gerade eine versuchte Vergewaltigung. Auf einmal springen alle in die Luft und hauen kilometerweit daneben, aber irgendwie fällt dann jeder auf einmal in einer Kung-Fu-Szene, weil warum nicht, hat einer eine Spitzhacke in der Hand und versucht auf andere einzuschießen. Übrigens mitten auf einem Schulgelände, das überwacht ist, wie ich anmerken möchte. Ja. Oh Gott. Und dadurch, dass es eben halt überwacht wird, bist du fertig mit der Szene? Nicht ganz, also was ich sagen wollte ist, wir hatten zuerst die Musical-Szene gesehen, die mega random kam. Und jetzt kam dieser Kung-Fu-Scheiß und ich saß da, mir ist die Kinnlade so runtergeklappt. Und das war der Moment, wo ich wusste, okay, das ist, wir haben hier Trash-Gold getroffen. Das ist absolutes Gold, was wir hier gerade sehen. Wir erinnern uns ja, du hast ja gesagt, das Schulgelände ist überwacht, eigentlich sollte die Spitzhacke nirgendwo herkommen. Hat dann auch der Schulleiter bemerkt, nicht das mit der Spitzhacke, sondern dass sich da allgemein ein paar Anwärter für den nächsten schwarzen Gürtel treffen und beendet dann den Klamauk kurzerhand. Mit Prügel. Ja, der Rektor kommt dann an, haut erstmal so jedem eine und dann sagt er, witzigerweise dem Freund, nicht diesem Randier, was, du kommst aus einem guten Haushalt, du solltest die ganze Scheiße hier nicht machen, sei bitte vernünftiger und so weiter, das ist meine Schule, hier wird sich nicht geprügelt. Und dann endet das Ganze. Aber eine Vergewaltigung oder zumindest eine versuchte Vergewaltigung, da lässt er ihre Spuren, denn Anita ist ja ziemlich deprimiert nach der ganzen Sache, richtig? Ja, allerdings hält, also ich muss dazu sagen, es hält nicht lange an. Ja, denn... Es gibt dann... Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Denn ihre Indische... Nimm mir doch nicht alles weg! Du hast es mir zuerst weggenommen. Ja gut, dann sag du. Das Ding ist, dass Anita halt indische Freunde hat und die versuchen sie dann aufzumuntern. Also sie sitzen da in der Szene und sehen, dass sie total bedröppelt ist und man nichts mit ihr anfangen kann. Also schlagen sie ihr was vor, womit sie ihre Laune wieder bessern können. Und mal um so unsere Zuschauer zu fragen, könnt ihr euch denken, was das ist? Jeff, was kommt? Sag du's. Es ist ein Picknick-Musical. Ja, genau. Sie sagen, ja, wir machen ein Picknick, wir fahren an den Strand, wir haben dort Spaß. Und sie fahren dann an eine Art See und es geht die krasseste Musical-Sequenz ever los. Ich weiß nicht mehr genau, worüber. Weißt du noch, was der Inhalt des Songs war? Wir machen ein Picknick zusammen. Ach, das war der Song. Ja, ich hatte ja, da ja, ganz drauf gehabt. Es war ziemlich genau der Song. Es ging um Freundschaft, es ging teilweise, glaube ich, auch um Liebe und dass man alle zusammen ein Picknick macht und das ist doch so toll, zusammen ein Picknick zu machen. Und man muss sagen, es wirkt, ja. Also sie wird daraufhin fröhlich. Ja, es ist klassisches Horrorfilmmaterial, denn es ist wirklich eine der skurrilsten Musical-Nummern, die ich je gesehen habe. Also es ist wirklich knallbunt und quietschig und die Leute haben Regenschirme und Michael Jackson ist mit dabei. Also sie nehmen den Michael Jackson-Typen mit, der offenbar zum Freundeskreis irgendwie gehört und irgendwie dann doch wieder nicht. Und ja, er ist irgendwie nicht ein enger Freund, aber er hängt trotzdem immer mit bei ihnen rum und sie mögen ihn, weil er witzig ist und sie zum Lachen bringt, etc. pp. Wir haben hier einen indischen Horrorfilm, der zu einem Musical mutiert mit Michael Jackson. Mit Kung-Fu-Einlagen. Und Hitler. Fuck, das wollte ich sagen. So. Okay, nach dieser Fuck, jetzt hast du das Ganze schon weg. Spoiler, den indischen Hitler in diesem Film. Hör auf, Mann, ich will das sagen. Okay. Kannst gerne nach dieser Picknick-Geschichte, die räumen alles zusammen mit dem Picknick und fahren dann zu einem... Ja, das Picknick besteht aus einer einzigen Musical-Einlage, dann wollen sie direkt wieder gehen. Dann gehen sie zu einem Hostel, ist es nicht wirklich, auch nicht wirklich ein Hotel, einfach eine Übernachtungsstätte. So was wie eine Herberge, so ungefähr. Ja, weil der Wagen nicht anspringt, ne? Ja. Hast du es gesagt? Bitte? Hast du es gesagt? Also sie wollen ja wegfahren, aber der Wagen springt nicht an. Und dann müssen sie in ein nahegelegenes Hotel gehen. Ja, so. Und dieses Hotel wird geleitet von einem indischen Hitler. Zumindest vom Aussehen her, ne? Ich glaube schon, dass das gewollt war, denn er hat so eine ähnliche schleimige Frisur und er hat eindeutig das Adolf-Hitler-Bärtchen. Ich glaube, die Leute, die sich noch dran erinnern, wir haben ja in der letzten Ausgabe, glaube ich, gesagt, wir wollen mehr Interaktion mit den Leuten haben. Die Leute, die an diesem Abend auf Twitter uns gefolgt haben, kennen dieses Bild auch. Wir können ja eigentlich das Bild mit auf unserem Blog einbauen, damit die Leute das sehen. Stimmt, genau. Das können wir auch auf unserem Blog einbauen. Ja. Also indischer Hitler. Willkommen im Hotel Hitler. Wobei sich die Südostasier, glaube ich, doch nicht ganz so bedeckt geben mit Hitler und sowas, oder? Ich meine, es gibt ja auch ein Hitler Fried Chicken, wenn ich mich richtig erinnere. Was? Es gibt ein Hitler Fried Chicken? Ich weiß nicht, ich habe mal so ein Bild gesehen in Vietnam. Ich google jetzt Hitler Fried Chicken, das ist ja hoffentlich klar, ja. Was ist nur los mit unseren Ausgaben? Erst haben wir Hitler AIDS und tödlichen Herpes und jetzt Hitler Fried Chicken. Doch, ja, stimmt. Restaurant in Bangkok tatsächlich. Habe ich mich doch nicht verguckt. Ja, das ist irgendwie ziemlich unkorrekt, kann das. Scheint ja ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell zu sein. Ja. Oh Gott, ich muss mich gerade so zusammenreißen, keine bösen Witze darüber zu machen. Ja. Adolf Hitler. Offenbar gibt es doch noch einen Hotelbesitzer, der strenger drauf ist als Mr. Mosby. Ich weiß nicht, ob die Referenz bei dir angekommen ist, Jeff. Mosby sagt mir wohl was. Ja, aus Hotel Zack und Cody. Ich glaube, ich hatte es mal laufen. Klein Blitzkrieg in der Lobby. Weil sonst absolut nichts anderes, egal. Also man muss schon sagen, der indische Hitler hat nicht so agiert wie der echte Hitler, sag ich jetzt Na, mal. Also nein, es ist der freundlichste und lustigste Hitler ever. Also er strahlt die ganze Zeit, er hat so ein richtig irres Lachen auch. Also er wirkt mega seltsam und quirkig. was ihn schon wieder gruselig macht, Oh, mittlerweile es ein Hitler, you're so Horrorfilm wäre. funny. This is funny, Hotel Hitler. Wo wir dann auch schon wieder beim Genre Horrorfilm wären, denn was ist gruseliger als ein fröhlicher Hitler? Oh, und wir haben den ersten Toten des Films. Denn das Telefon im Hotel ist tot. Düm. Ja, aber das hat nichts mit Grusel zu tun, sondern es liegt einfach daran, dass es das totale Scheißhotel ist und Hitler offenbar nicht mal ein Hotel richtig verwaltet bekommt. Nee, pass Oder auf, pass auf. Das mit dem Hitler-Telefon, sag ich schon. Das mit dem. das Hitler-Telefon. Scheiße. Guten Tag, Deutsches Reich, Adolf Hitler am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Das mit dem Telefon ist ja so. auf zu lachen. Das Hitler-Telefon ist zu witzig. Hallo und herzlich willkommen bei Hitler Fried Chicken. Die Sache ist die, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt mitgekriegt hast. Der indische Hitler hat ja gesagt, dass das Telefon tot ist, ne? Ja. Weißt du, was der danach gemacht hat? Der hat es irgendwie, das war gar nicht eingesteckt, der hält es so in die Höhe und lacht total irre und weil es mega lustig Richtig. ist. Richtig. Ich glaube gar nicht mal, dass das Telefon an sich wirklich tot war. Er hat es einfach nur nicht reingestöpselt gekriegt oder so. Aber wir müssen ganz klar sagen, Hitler ist ein, oh Gott, ich wollte gerade sagen, Hitler sei nicht ganz koscher, es tut mir so leid. Das ist der endgültige Karrierekiller für uns beide. Also Hitler-Vergleiche gehen ja mal gar nicht, ne? Also, der indische Hitler ist kein guter Mann oder ein guter Mensch, wie wir herausfinden, weil er böse Dinge tut. Und zwar läuft er nachts in seiner Hotelanlage rum und bespannt seine Gäste durch das Schlüsselloch. Also er sucht sich immer so die jungen, attraktiven Frauen raus. Da ist eine, die lackiert sich einfach nur die Zehennägel. Und er sitzt dann so. Und er kommt erstmal aus dem Hotel raus. Es kommt so eine fröhliche Musik. Und er. Weißt du, wie so Cartoon-Charaktere, wenn sie irgendwo rausgehen, diesen fröhlichen Gang drauf haben, weißt du so: Oh, heute werde ich aber mal zur Arbeit gehen. Und heute mache ich es mir richtig schön und so weiter. In dieser Haltung geht er aus dem Hotel raus. Und dann bleibt er einfach vor einer Tür stehen und fängt an, einen seiner Gäste zu besabbern. Aber das ist dann ja auch nicht die einzige Person, die so agiert. Ne? Er bleibt ja nicht lange alleine. Ja, es wäre ja noch schöner, wenn Hitler alleine Leute ausspannen müsste. Denn wir haben ja noch den indischen Michael Jackson mit assistiert. Der vorher im Übrigen sehr ungehalten darüber reagiert hat, dass, ich weiß gar nicht mehr warum, Hitler hatte auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht und darüber war er Ich glaube, total es war einfach. empört. Ich glaube, es liegt mehr daran, dass Hitler die Gruppe zum Lachen gebracht hatte und er sich dadurch ein bisschen ignoriert fühlte. Achso. Kann Also auf das? alle Fälle war der total ungehalten und die beiden waren sich nicht ganz grün. Ich weiß, Und dass alle gelacht hatten, weil Hitler so ein lustiger und wirrer Kerl war. Oh, Hitler, you're so funny. Und er sah sich dann quasi in diesem Druck, mit Gags kontern zu müssen. Und er kommt dann raus, aber bei ihm kommt dann nicht so eine fröhliche Musik, sondern so Michael Jackson-artige Musik. Und der moonwalkt auch wieder und macht seine Michael Jackson-Tanz-Moves, als er da um die Hotelanlage rumläuft. Und dann sieht er Hitler und sagt: Hey! Und dann fängt er an mitzuspannen. beste Yay! Freunde. Voyeurismus! Und, das kann man dabei allerdings dann auch sagen, leider ist es dann auch schon das Ende vom indischen Hitler. Es ist die letzte Szene. Hast du gerade wirklich Hitler-Phone getwittert? Ja. Hast du Hulis Antwort drauf gesehen? Noch nicht. Ring, ich ring, nicht ring, ring, ring, ring, ring, ring. Hitler-Phone! Einen herzlichen Gruß an Huli an dieser Stelle. Oh ja, Huli, nicht bester Mann. Dieser Huso. Ihr gottverdammten Husos. Okay, Hitler vor. Ring, ring, ring. Ich werde nicht mehr aufhören können. Huli hat uns gerade die Gabelstehausgabe versaut. Glückwunsch. Können wir bitte aufhören, über Huli zu reden? Ich versuche gerade das Thema wieder Richtung Film zu lenken. Ja, okay. Ja. Und ja, und damit endet fast schon Hitlers Auftritt in diesem Film, ehe wir das Ganze in A Nightmare und Unter den Linden umbenennen müssen. Aber nicht ohne, dass er und Michael Jackson auffliegen und von der Bespannten eine Ohrfeige bekommen. Ja, nicht nur. Also da kann man tatsächlich sagen, dass sie verprügelt werden, ne? Ja. Und da sagt man, und da sagen einige Idioten immer noch, Frauen, das wehrlose Geschlecht und haha und hihi. Indien, das Land, wo Michael Jackson auf eine Stufe mit Hitler gestellt wird und gleichmäßig mit ihm verprügelt wird. Die sind tatsächlich richtig malträtiert worden. Ja. Ne? Michael Jackson kriegt einiges ab in diesem Film und Hitler eigentlich nur in der Szene. Das ist aber auch die einzige Szene, in der Hitler tatsächlich auftaucht, ne? Ja, denn danach kommt es tatsächlich zum ersten Mord im Hotel. Und ich nehme einfach mal an, dass Hitler nachher Probleme hatte nach dieser Szene, wahrscheinlich das Hotel schließen musste, weil das ist ja immer negative Publicity, wenn jemand in einem Hotel umgebracht wird. Und dann sind auch wahrscheinlich die Russen eingefallen und was weiß ich alles. Auf jeden Fall, wir haben unser erstes Opfer, richtig? Stimmt da tatsächlich schon wer? Ja, und es ist Sima oder Sema, also die Schwester von Anita. Ach, unter dem Bettlaken, ne? Ja, richtig, also sie träumt und okay, gut. Am Ende kommen halt überall Hände hervor und sie stirbt unter einem Bettlaken, das sich plötzlich rot färbt, damit wir keinen teuren Effekt zu sehen bekommen. Man muss dazu sagen, dieser Nico-Robin-Effekt aus One Piece waren Hände mit diesen Scheren, also diese typischen Freddy-Krüger-Hände. Ja, ja, nicht Scheren, also, Messer. Also er hat ja immer einen Handschuh mit 4 Messerklingen dran. Ja, also ich wollte nur betonen, dass es ihm halt nicht diese normalen Hände waren, wie du und ich die haben, sondern tatsächlich diese Mörder. Freddy Krüger hat keine normalen Hände. Na, also ich meine so 0815 Hände, wie wir beide sie haben, ne? Womit wir höchstens Stinkefinger zeigen können und das war's, aber... Es tut mir leid, Ladies mit Handfetisch. Wir haben nur ganz gewöhnliche und normale Hände. Ohne Messerklingen. Vielleicht könnt ihr ja mal nach Indien fahren und den Schauspieler von damals suchen. Vielleicht ist es ja besser als unsere Hand. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall sagt der Film dann so, she's dead, deal with it. Wir haben einfach einen der größten und ausgeprägtesten Charakter in diesem Schrottfilm einfach mal umgebracht. Wir sind jetzt, glaube ich, so 40 Minuten drin oder so. Handle damit. Ja. Ja. Okay, so viel zu den Toten. Aber jetzt gibt es ein Problem, nämlich jetzt kommt der Polizeichef. Also wir erfahren schon vorher, dass er der Vater von Anita ist, aber wir erfahren nicht, dass er auch bei der Polizei arbeitet, meine ich. Das kommt erst halt in diesem Moment zum Vorschein, oder? Weil halt bei ihm sind und er total sauer ist, dass eine seiner Töchter tot ist und er beschuldigt ihren Freund, der Param heißt, sie umgebracht zu haben, der nach der Szene tatsächlich auch geflohen ist. Also er ist der die Leiche zuerst entdeckt. Er rennt rein, nachdem er ihre Schreie hört, sieht, dass sie tot auf dem Boden liegt und haut ab. Und dann denkt sich der Polizeichef, oh ja, dann hat dieses Schwein wahrscheinlich meine Tochter umgebracht. Param, pam, pam, pam, pam, pam. Zu früh. Weihnachten haben wir noch nicht. Das war witzig, weil er Param heißt. Oh. Ja, aber ich finde die Zeit einfach nicht angemessen. Warte bis Weihnachten. Okay, dann sage ich eben, dass hier, dass der Zuschauer natürlich weiß, dass er nicht der Killer ist, sondern Schakal und dass hier wahrscheinlich völlig andere Parameter am Werk sind. Paranormal Activity war das schlechteste Film. Kennt Leute Woody Woodpecker überhaupt noch? Ich kenne ihn noch, ja. Du kennst Woody Woodpecker? Ja. Du kennst etwas? Stell dir vor. Ich glaube, erfahren wir dann schon in dieser Szene, was es mit jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, von dem indischen Freddy Krüger, was es damit auf sich hat. Nein, denn er verhaftet erstmal Param. Also da kommt so, das wirkt so wie in alten französischen Komödien von Louis de Funès oder sowas. Es wirkt so slapstick-mäßig. Also und Param versteckt sich in der Schule, trifft dann auf Anita und versichert ihr, dass er es nicht gewesen ist und sie glaubt ihm auch. Und er will sie eigentlich dazu bringen, ihm zu helfen. Aber dann Überraschung, der Vater steht direkt dahinter und lässt ihn dann festnehmen. Und dann kommen wirklich von überall, so von der Seite her, so indische Polizeikarren angefahren. Und dann steigen jedes Mal so 5 Polizisten aus, die mit Schlagstöcken wirbeln und hinter ihm herlaufen. Und da fehlt eigentlich nur noch das Benny Hill-Thema im Hintergrund. Weil Param dann wirklich von einer Straßenecke zur anderen läuft. Und es kommt jedes Mal ein Polizeiwagen, der sagt dann so, oh shit, und dreht um und läuft in eine andere Richtung. Und dann kommt wieder der nächste Polizeiwagen. Naja, also er wird öfters fast angefahren. Ja. Wobei, das war für mich eine klassische Slapstick-Szene. Komm. Die hätten eigentlich auch mal ruhig das Gaspedal durchdrücken können. Okay, Param ist jetzt verhaftet und der Polizeichef denkt sich so, ja, haha, ich hab den Killer meiner Tochter eingesperrt. Aber dann schauen wir wieder zu Anita, die in der Schule ist. Und das ist jetzt wirklich so aus der Nightmare on Elm Street übernommen, das weiß ich noch. Sie ist nämlich nach den ganzen Ereignissen aufgewühlt und pennt im Unterricht ein. Weißt du noch, Jeff? Ja. Und dann träumt sie halt, dass sie in der Schule von ihm verfolgt wird. Und das ist auch dann, glaube ich, das, wo der Schakal sie mit dem Arm gegen die Heizung drückt und sie sich daher auch die Brandwunde holt. Und sie wacht dann halt schreiend mitten im Unterricht auf. Ich meine, das habe ich auch schon in Mathe erlebt, ne? Ja. Und im Englischunterricht bei mir ist tatsächlich mal jemand eingeschlafen und schreiend aufgewacht. Wurde er auch von Freddy Krüger gejagt? Vom indischen Freddy Krüger? Ich bezweifle es ganz stark. Oh, das ist traurig. Oder, nein, es freut mich natürlich für den. War er eine nette Person? Ja. Oh, okay, dann. Es war tatsächlich eine sehr nette Person, aber sehr verpeilt. Okay. Ja, diese Szene ist dann vorbei. Ja, und sie braucht wieder Aufmunterung. Und wer könnte besser aufmuntern als der indische Hitler? Für Aufmunterung ist eigentlich der indische Michael Jackson da, aber dann kommt irgendwie eine random Freundin von ihr, die wir noch nie gesehen haben, und die sagt ihr halt, dass ein neuer Film von Amitabh Bachchan irgendwie im Kino ist und die feiern das total ab und wollen sich den Film dann ansehen. Ja. Das scheint aber tatsächlich so ziemlich einer der bekanntesten indischen Darsteller ever zu sein. Also ich habe seine Wikipedia-Filmografie geöffnet und der war unter anderem in The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio. Den ich nicht gesehen habe. Ich auch nicht, aber... Was? Du hast einen Film nicht gesehen? Oh ja. Schande. Mit Leonardo DiCaprio. Ja. Vielleicht wäre das der Film gewesen, wonach du gesagt hast, boah, Leonardo DiCaprio hätte den Oscar sowas von verdient gehabt. Aber tut mir leid, ich habe den Film nicht gesehen. Das ist ein Baz Luhrmann-Film, das heißt, ich bezweifle das stark. Ha, ja, einfach mal so Baz Luhrmann-Dissen. Naja, Moulin Rouge, Motherfucker. Der Schauspieler kann ja trotzdem gut sein, obwohl der Regisseur unterste Scheiße ist. Das ist jetzt eine Diskussion, die wird schwer. Der indische Also Hitler hätte ihm sowieso die Show gestohlen. ein Einigen Hitler. schlechter Regisseur neigt dazu, eher Schlechtes aus seinen Darstellern rauszuholen. Das ist wirklich eine Top-Leistung. Oh, ich sehe gerade tatsächlich, dass The Great Gatsby sein Hollywood-Debüt war. Von DiCaprio. Nein, von Amitabh Bachchan. Und das ist irgendwie so eine indische Legende. Der ist jetzt auch fast 70. Wie alt ist denn das Ding? The Great Gatsby ist vom letzten Jahr, darum sage ich ja. Oh. Also anscheinend war er 93 schon zumindest in Indien eine ganz große Nummer. Wie dem auch sei, die beiden Ja, Freunde. aber das ist ein Star der 70er und so weiter. Darum. Das Naja. ist offenbar ein richtig, richtig großes Ding. Ich meine, das ist sogar von dem sie in Slumdog Millionär reden. Weißt du, wer ist der große Star, bla bla bla, der da. Ich meine, das wäre der auch gewesen. Slumdog Millionär hast du gesehen, ja, das weiß Ja, ich. den hab ich gesehen. Das ist mit einer, also einer meiner Ja, hier Weniger Filme, die steht's. ich mir gerne Das ist anschauen der. mag. Die reden ja in einer Szene, dass ein Star in das Dorf gekommen ist und darum kennt er ihn. Also die fragen ja, wer ist der große Schauspielstar, bla bla bla. Und das ist dieser Amitabh Bachchan irgendwie. Wo er danach durch das Klo fällt oder was? Ja, genau. An den er sich erinnert, weil er während seines Besuchs in einen Donnerbalken geplumpst ist. Ja, das können wir ja ruhig sagen. Das ist ja, das ist nicht spoilerrelevant. Wir haben schon Hitler-Phone eingebaut. Wir können mittlerweile alles sagen. Ja gut, Slumdog Millionär. Gut, jetzt kennen wir den Typen. Was jetzt wichtig ist in diesem Film, also in dem indischen. Scheiße, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Mahakal. Nee. Doch, Mahakal. Mahakal. Mahakal. Aha, Mahakal. okay. Gut, Mach Mahakal. mal, Karl. Okay. Gut, jetzt haben wir auch genug von dem Kerl geredet. Was eigentlich wichtig ist in diesem Film, also Mahakal meine ich, ist, dass die Mädels dann auf dem Rückweg von diesem Kinofilm sind, ne? Ja. Und Du hast aber etwas Wichtiges vergessen. Und zwar, Michael Jackson hatte mitbekommen, dass sie mit reingehen wollen. Und er hat sich zu ihnen zugesetzt und wollte eigentlich mit. Aber sie lachen ihn irgendwie aus. oh, ich halte es nicht für wichtig. Doch, ich schon, aber okay, mach weiter. Dann sage ich später, warum ich das wichtig fand. Ah, okay, Jede gut, jetzt Szene weiß ich, mit was es Michael ist. Jackson ist wichtig. Ja. Sie sind dann auf dem Rückweg. Jamona. Geht's doch, Chef? Was? Offenbar habe ich Jeff Dicher umgebracht. Mein Bauch tut weh. Ich sag doch, ich krieg Michael Jackson besser nachgemacht als der Inder. Klingelton haben. Ja. Ja, am besten jedes Mal, wenn eine WhatsApp-Nachricht von mir kommt. Ja, also WhatsApp habe ich ja nicht mehr, aber das wäre tatsächlich mal eine Überlegung wert. Jetzt gerade einfach total random reinkam. Hat das eigentlich überhaupt irgendeine Bedeutung? Ich weiß es nicht. Warte, ich google das mal. Shamona. My Sharona. Offenbar sagt er, come on, und er spricht es nur total scheiße aus. You know I'm bad, I'm bad. Kamona. Okay. Hätten wir dieses Michael Jackson-Mysterium auch geklärt. Ja, du wolltest sagen, wie sie vom Kino nach Hause kommen. Denn wir sehen auch gar nicht, wie sie ins Kino gehen. Oder Amitabh Bachchan sehen wir gar nicht. Naja, ich glaube, die kommen sogar aus dem Kino raus, ne? Das war doch die Szene, die mich Aber wir dann. sehen sie nicht im Kino drin, wie sie den Nee, Film nee, sehen. nee, nee. Also der Film ist völlig irrelevant. Das ist, wie Das gesagt, ist nur. auch die Szene, die mich ziemlich stark an Thriller erinnert hatte. Also den echten Thriller vom echten Michael Jackson, nicht vom indischen Michael Jackson. Wo die dann vom Kino einfach nach Hause gehen. So ungefähr könnt ihr euch die Atmosphäre dann noch vorstellen. Und die. Arakal wäre wesentlich besser gewesen, wenn er mit einem Lacher von Vincent Price geendet hätte. The Evil of the Thriller. Naja, und wenn die, als die beiden Frauen dann auf dem Heimweg sind, kommen sie dann in einer Gruppe von Männern vorbei. Ich glaube, das sind 4 oder 5 Männer, die dann sagen: Oh ja, hübsche Frauen, lass mal. Lass mal rapen, so spontan. Ich komme auf solche Sachen überhaupt nicht klar. Ich auch nicht. Du kannst es wenigstens ansprechen. Also das ist jetzt kein Scherz. Es gibt eine zweite Gang-Rape, einen zweiten versuchten Gang-Rape in diesem Film. Dass da einfach Männer auf der Straße sind, da kommst du vorne lang und sagen, ja, okay. Also hier dran ist überhaupt nichts lustig. Es ist vor allem, wenn wir uns die indischen Hintergründe in den Kopf rufen. Es ist nur in dem Moment, sitzt man da und man denkt sich nur, was? Warum sehe ich das? Warum spielt das in diesem Film mit rein? Also es ist Und das Ding ist, der Film positioniert sich ja eigentlich eindeutig gegen Vergewaltigung. Also er rechtfertigt es nicht. Die Vergewaltiger bekommen jedes Mal mächtig eins auf die Schnauze, noch bevor sie loslegen können. Aber es ist trotzdem da und also also, ich finde solche Szenen immer extrem unangenehm anzusehen. ich habe mich kurz dazu, ich habe zu diesem indischen Bollywood-Horror gehört es offenbar dazu, dass da verschiedene Genre-Elemente mit reinspielen, wie Slapstick und Comedy und Musical-Einlagen, um das Ganze ein wenig aufzulockern. Das gehört einfach zum Genre dazu. Aber dann haben wir hier diese Vergewaltigungsszenen und entweder ist das der schlechteste Kick-Off ever, um eine Prügelszene loszutreten. Vor allem, weil der zweimal wiederverwendet wird. Oder die Macher dachten wirklich, es sei witzig, es darzustellen. Und auf jeden Fall werden die Vergewaltiger von Michael Jackson verprügelt. Von einem recht eigentümlichen Michael Jackson. Ja, und ja, man muss sagen, die ganze Szene ist relativ bizarr. Wie gesagt, sie sind ja zu zweit. Und es ist nicht so, als wären die Frauen im Film hilflos, sondern ihre Freunde laufen auch weg. Und sie stürzen sich in ein volles Restaurant. Und die Vergewaltiger rennen ihnen hinterher, so nach dem Motto: Scheiß drauf, schmeiß auf die. Das Restaurant ist wirklich vollgepackt, es sind überall Gäste. Ich bringe noch zur Seite, während die Vergewaltiger sie auf den Tisch schmeißen und sagen: Ja, scheiß auf alles hier, wir machen das jetzt. Und die Leute stehen alle blöd rum, denken sich: Oh, shit. Eine Vergewaltigung, lass mal zugucken. Verdammt. Und in dem Moment kommt dann halt Michael Jackson reingesprungen, von dem wir noch nicht wissen, dass er Michael Jackson ist, weil er sich verkleidet hat und als Bill Kaulitz. Naja, Bill Kaulitz, Also naja. er hat so quasi mehr so Emo-Klamotten an, fand ich, in dem Moment. Und er kommt rein und wie hat er sich nochmal genannt? Er hatte sich einen komischen Namen gegeben. Ah, Moment, den hatte ich mir aufgeschrieben. Fuck, jetzt habe ich gerade meinen Blog verlegt. Moment, ich hole ihn mal eben kurz. So, da bin ich wieder. Okay. So, es ist der Hangover-Typ, der sich selbst. Also er sieht nicht aus wie Bill Kaulitz für mich. Er sah aus wie der Typ von Hangover, des Namens. Zach Galifianakis. Genau. War er nicht Grieche? Oder das ist wahrscheinlich griechische Abstammung, ja. Ja, ja. So. Zach Galifianakis. Er hat sich selbst The Emperor of the Bus genannt. Ja, der Eroberer des Busses. Ja, er nennt sich der Imperator, aber was war der indische Name dafür? Der indische Name war ausgesprochen Shensha. Ah, okay. Geschrieben Shehensha. Das interessiert keinen. Naja, es gibt da sicherlich einige rechtschreibaffine Leute, die dann mal sagen wollen oder im Chat schreiben wollen, ja, ich habe gerade Garbage Day gehört, die Liebe haben Zuhörer Karl reviewed und da haben sie etwas über Shensha gesagt und der ist total cool und Liebe der hat Zuhörer, Hangover mitgespielt. Wenn ihr irgendwas studiert mit Bezug zu Indien und ihr hier verwertbare Informationen erhofft, sucht euch bitte einen anderen Podcast. Hier geht es um Hitler. Um indische Hitler. Und um Hitler Fried Chicken. Und um Hitler Phone. Und um einen indischen Michael Jackson Imperator. Des Busses. Warum auch immer. Wie kommt er auf Bus? Er kommt nicht mal im Bus an. I am the Emperor of the Bus. Vermutlich hat er einfach nur gedacht, ja, ich gehe zur Schule hin und dort bin ich im Bus. Und im Bus kriege ich immer einen Sitzplatz, also bin ich der Imperator des Busses. Auf jeden Fall zerschlägt er, also fängt an, sich mit denen zu prügeln und die hauen dann ab. Und er will dann, dass sich Anita bei ihm bedankt und sie ohrfeigt ihn, weil er Michael Jackson ist und Michael Jackson muss niemand ernst nehmen in diesem Film. Ja, Michael Jackson ist schon so leicht Opfer in diesem Film, kann das? Nein, Michael Jackson ist kein Opfer. Ich meine, der hat in dieser Szene mitunter seinen besten Auftritt. Er hat sich in diesem Film kein einziges Mal mit Medikamenten vollgestopft. Das auch, ne? Voll der Siegertyp. Er ist nicht mal gestopft. Er hatte auch keinen Leibarzt, ne? Der irgendwelche Spritzen direkt ins Herz, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch eine inkorrektere Ausgabe des Sampontango hinbekommst. Naja, also. Es war schwer. Es war schwer, aber ich bin froh. Du bist den Podcast umbenennen in Geschmacklosigkeitsday. Du hast den Müll nicht getrennt. Pass auf, wir machen eine Ausgabe. Eine Safe-for-Work-Ausgabe, wo wir dann alles rausschneiden, was irgendwie auch nur irgendwen verstören könnte. Oh, das wird dann in 1 Minute. Willkommen bei Garbage Day. Das war's heute bei Garbage Day. Ja, echt, ja. Und wir machen eine Not Safe for Work Ausgabe, die man nur hören darf, wenn man sich bei unserem neuen Blog, es ist ja immerhin die erste Ausgabe, die auf unserem Blog erscheinen wird, wo man sich vorher verifizieren muss, dass man auch tatsächlich 18 ist, beziehungsweise volljährig im Sinne der in dem jeweiligen Land geltend. Wow, du stehst echt drauf, uns Zuhörer abzuschrecken. Kann das? Ja! Natürlich, dann hören das möglichst wenig Leute und dann ist meine politische Karriere nachher. Das mit dem Not Safe for Work Podcast überlegen wir uns nochmal, Holgi. Okay, Michael Jackson. Weiter geht's. Stirbt dann langsam mal wieder? Ja, Param stirbt. Oh. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Param. Ich habe den Gag während des Films gebracht und du hast mir gesagt, er wäre scheiße und ich sollte mich schämen. Ich weiß. Aber jetzt mache ich ihn, also ist er automatisch gut und du wirst ihn auch gut finden. Weil es ja eigentlich deiner ist. Also, Param schläft im Gefängnis ein, wird vom Schakal aufgesucht, der irgendwie mit seinen Krallen Löcher in die Gefängniszelle kratzt und dann kommt da Schlangen raus und er wird von Kobras attackiert und gebissen und stirbt dann in der Gefängniszelle. Es gibt keinen Grund, warum der Schakal Param angreifen sollte, weil er ja nur hinter den Töchtern des Polizeichefs her ist, wenn ihr euch an die Erklärung aus dem Anfang erinnert, die jetzt erst im Anschluss folgen wird. Also in dem Moment, wo man die Szene in dem Film sieht, weiß man das noch nicht, aber wenn man so quasi den Film Revue passieren lässt, dann ergibt es keinen Sinn, dass Param stirbt, weil er nicht zur Familie des Polizeichefs gehört, an dem der Schakal Rache ausüben will. Naja, jeder muss eben halt ein bisschen irre sein. Da, ein Toter mehr oder weniger, wen Scherz. Ja, echt mal. Auf jeden Fall, nachdem klar ist, dass Param nicht der Killer sein kann, unter anderem auch, weil Anita träumt, wie Param stirbt und es ihrem Vater sagen will und er sagt nur Bullshit, ich habe ihn eben noch im Gefängnis gesehen, ihm geht's gut, er kann nicht sterben. Und dann kommt der Anruf, Sir, ich denke, dieser Param ist in der Gefängniszelle gestorben. Dann sagt er, oh nein, das kann nicht sein. Ich habe gerade meine Tochter geohrfeigt. Warum rufen Sie nicht sofort an? Tja, und dann ist es halt schon zu spät. Ja. Kann man nix machen, ne? Ist auch interessant, wie der gestorben ist, ne? Ja, mit den Kobras, hatte ich ja schon gesagt. Ja, ich meine, ich wollte noch einmal genau darauf hinweisen, weil es eben halt nicht mit diesen Messerhänden oder sowas ist. Ja, die Messerhände setzen irgendwie nur Löcher frei, aus denen dann Schlangen rauskommen. Richtig. Kleine Schlangen, wohlgemerkt. Kleine Schlangen. Du Idiot, ey. This was a dick joke. So, wie geht's dann weiter? Es kommt wieder ein Traum, in dem Anita verfolgt wird, blablabla. Auf jeden Fall ist es jetzt halt der Punkt, wo... Also jetzt hört das Witzige eigentlich auf, weil es nur noch darum geht... das ist jetzt quasi die zweite Hälfte, wo es nur noch darum geht, den Plot von Nightmare on Elm Street irgendwie nachzuerzählen und zu einem Ende zu bringen. Es gibt auch kein Musical mehr. Doch, eine Szene wird es noch geben. Eine Disco-Szene, aber die dauert noch ein wenig. Ach so, ah, okay, stimmt, ja, ja. Ja, ne, siehst du? Ja, ja, aber wir können eigentlich den ganzen, wir können das jetzt eigentlich im Zeitraffer zusammenfassen, weil einfach, Also die Erklärung haben wir schon gegeben, also es stellt sich heraus, dass der Vater seit dieser Szene mit dem Schakal von ihm verfolgt wird und ständig seine Hände irgendwo im Haus auftauchen und dass es wahrscheinlich ist, dass er Rache an ihm üben will und nachdem Anita wieder in einem Traum gejagt wird, beschließt sie, einen Guru aufzusuchen. Du hast jetzt gerade Guru genannt, ja? Ja, das ist ein Guru, oder? Ich habe es Uhu verstanden. Nein, es ist ein Guru. Der aber nicht aussieht wie Mike Myers, sondern wie Reinhold Messner. Der Guru ist ein blonder Reinhold Messner in jungen Jahren. Ja, das stimmt. Sehr erfreulich. Und offenbar kennt er sich sehr gut aus mit schwarzer Magie und dem Schakal und bla bla bla. Und er gibt dann den wertvollsten Tipp ever, wie man den Schakal besiegen kann. Weißt du noch genau, was er sagt? Zur Verdeutlichung, er ist in einem Tempel, umgeben von Priestern und so weiter. Das ist ein echter Guru, eine religiöse Autorität, wenn shit für... Wenn ich mich richtig erinnere, kann er nicht einfach umgebracht werden, sondern muss zerstückelt werden und dann umgebracht werden, ne? Er sagt, ihr müsst ihn erst schwächen, indem ihr ihm die Organe rausreißt. Naja, wenn ihr ihn dann angreift, ist er schwach und hilflos. Also ich meine, wenn ich dir das Herz und Leber rausreiße, dann bist du auch schwach und hilflos und erst dann kann ich dich töten. Aber ich kann ja keine schwarze Magie. Oder kann ich das? Düm, düm, düm. Du bist ein Zauberer, Lotso. Slytherin! Oh, eine Harry Potter-Einspielung, random. Sollen wir irgendwie noch Hitler mit einbauen? Hitler bei Harry Potter? Meinst du, Hitler wäre mehr so Hufflepuff oder Slytherin? Weiß ich nicht. Ich muss mir gerade wirklich vorstellen, wie sich Hitler den entsprechenden Hut aufsetzt. Und an dieser Stelle einen Gruß an alle Potterheads. Hier kommt auch auf eure Kosten. Du bist ein diese Folge müssten wir diese Folge müssten wir eigentlich bewerben mit Sonderbeilage. Harry Potter kommt auch drin vor. Garbage Day. Ein Review zu Mahakal mit schlechten Hitler-Gags. Um. Ja, und dann passiert irgendwie was Wirres. Der Schakal sucht Anita wieder heim. Das ist jetzt etwas, das häufiger passieren wird, dass der Schakal nur noch Leute mit heimsucht. Bla bla bla, Plot Exposition und dann suchen wir wieder wen heim. Das ist jetzt eigentlich der Rest des Films in der zweiten Hälfte. Und darum ist die zweite Hälfte aus Natrachen sich auch nicht mehr so gold und lustig wie die erste. Aber zum Fazit kommen wir später. Denn er setzt irgendwie... Es kamen Nunchakus irgendwo vor, ne? In irgendeiner Szene. Ich meine, es war eine Traumszene. Kämpft er da nicht mit Nunchakus oder so? Nein, nein, das kommt in der Szene danach. Der Michael Jackson, Michael Jackson hat die Nunchakus. Ja. Und es war keine Traumszene. Ich hätte mir vor einer Woche niemals erträumt, dass ich jemals die Gelegenheit habe, in einem Podcast zu sagen, Michael Jackson hat die Nunchakus. Nee, vorher sucht er halt Anita in einem Traum auf und das Ding ist halt, dass er sie irgendwie unter Hypnose setzt, aus irgendwelchen völlig beschissenen Gründen und damit er ihre Identität annehmen kann und als Anita rumlaufen kann, den nächsten Tag über. Und sie bleibt halt irgendwie auf ihrem Zimmer und pennt oder sowas, aber keiner kriegt das mit, weil er halt die ganze Zeit rumläuft und niemand merkt, dass mit ihr offenbar was los ist, obwohl sie völlig finster und geistesgestört guckt die ganze Zeit. Die hat ungefähr dieselbe Mimik wie diese, wie das verkleidete Alien von Mars Attacks. Ich glaube, die eine der Traumszenen, ist das nicht sogar die, wo, nein, das war die in der Schule, wo sie von ihrer kleinen Schwester, die schon tot ist, gerufen wird, ne? Ja, das war in der Schule, wo sie im Unterricht eingeschlafen ja, ist. Ja, und das war mega witzig, weil, sie läuft halt die ganze Zeit. Hey, meine tote Schwester ruft mich im Traum, das ist mega witzig. Ja, sie läuft halt die ganze Zeit ihr hinterher, oh, und die Schwester ruft sie und sie sagt die ganze Zeit in so einer total monotonen Stimme die ganze Zeit Anita, Anita und das geht dann so für 3-4 Minuten, dass sie einfach so durch den Gang läuft und dann hörst du immer im Hintergrund Anita und dann kommt sie an und stellt sich dann irgendwie heraus, dass die Schwester schon tot ist und irgendwie weiße Augen hat und so Blut aus den Augen läuft und so weiter und dann greift sie sie an und stimmt, das ist sogar die... Nee, erst greift die Schwester, dann kommt der Schakal von hinten und schmeißt sie gegen die Heizung, wo sie auch die Brandwunde herbekommt. Und die Traumszene jetzt vor der Szene, wo wir gerade sind, die war in diesem Aquarium. Weil Fische gruselig sind. Fische sind immer gruselig. Ja. Obwohl, es kommt auf die... Hast du schon mal so einen Thunfisch gesehen? Das sind hässliche Viecher, sage ich dir. Ja und? Oder so ein Wels. Also stell dir mal vor, nur weil die Viecher hässlich sind, heißt es noch lange nicht, dass sie gruselig sind. Also, ja? Wenn ein riesiger Wels hinter mir her schwimmen würde, ich fände das schon gruselig. Also gegen Wälze habe ich jetzt nichts. Sie sind potthässlich. Ja, und? Wir haben keine Angst vor ihnen, weil wir größer sind als sie. Aber wenn sie größer wären als wir, glaub mir, du hättest scheiße Angst vor den Dingern. Weißt du, wie groß die Wälze werden können? Nicht so groß wie Menschen. Ich glaube, sie können 2 Meter lang werden, oder? Aber sie sind dann... Also die kommen schon an menschliche Größe heran, von der Länge her. Ja, von der Länge... Aber wir können das Ding immer noch kaputt treten, weißt du? Nein. Und das Ding könnte uns nicht essen. Okay, das nicht, nein. Siehste, okay. Wobei die doch durchaus schon Arme verschlucken könnten. Auf jeden Fall. Freddy Krüger, a.k.a. der Schakal, läuft jetzt als Anita rum. Und trifft auf Randir. Nein! Doch! Oh! Endlich hat's mal funktioniert. sie trifft auf Randir und Randir macht wieder... startet wieder so ein Vergewaltigungsversuch. Nein! Doch! Oh! Also in dem Kontext ist das jetzt vielleicht ein bisschen unangebracht. Also komm, wie oft hatten wir jetzt in diesem Film schon Vergewaltigungsversuche, ja? Ja, es aber das macht sie jetzt nicht witzig oder vertretbar. Nein, es ist überhaupt nicht witzig. Ich hab dir gesagt, ich habe Probleme damit, diese Szene tatsächlich zu sehen, weil es einfach nur scheiße ist. Nicht nur die Aktion an sich, sondern weil es allgemein einfach scheiße ist. Ist doch scheiße dargestellt. Okay. Kommen wir zurück zu Randir. Der halt, wie gesagt, offenbar immer noch Anita lieb. Es gibt auch, meine ich, eine Szene, da sagt er ja, ich liebe dich. Da fragt sie, liebst du mich wirklich? Und sie sagt, ja, ich liebe dich, aber ich liebe dich nicht. Aber ich liebe dich auf eine andere Art. Es gibt verschiedene Arten zu nehmen. Ich liebe nur deinen Körper oder sowas. Randy ist ein Arschloch. Er ist ein richtig widerliches Arschloch. Er wird sterben. Ich denke, das kann ich so vorwegnehmen. Ich glaube, das wird jeden beruhigen. Auf jeden Fall wird er dann wieder von Michael Jackson angegriffen, der Anita dauernd zur Seite steht. Und diesmal hat er Nunchakus mit dabei. Und dann gibt es wieder eine Kung-Fu-Prügelei, aber nur mit Randy und Michael Jackson, richtig? Und Nunchakus. Echt nur die beiden? Ich glaube, der Typ hat noch Freunde mit dabei, aber die helfen, wenn nur ganz kurz oder so. Egal, die prügeln sich halt. So, weiter. Ja, aber das jetzt müssen wir einen ganz konkreten Aspekt des Films ansprechen, nämlich die Special Effects. Und das ist etwas, das kommt mehrfach in dem Film vor. Meistens ist es in einer ganz harmlosen und unpassenden Szene, dass jemand irgendwie eine bestimmte Reaktion hat und dann fährt die Kamera noch so zwei, dreimal auf ihn zu und dann siehst du quasi die selbe Aktion immer wieder so in Lupe laufen, ja? Also, dass jemand schockiert guckt, also die Kamera geht auf jemanden zu, er guckt schockiert und dann siehst du das halt nochmal, diesen Zoom noch zwei, dreimal schnell hintereinander. Und das passiert zum Beispiel auch in diesem Kampf, nachdem Michael Jackson ihn irgendwie umkickt und auf seinem Körper moonwalkt oder so weiter und das sieht dann total abgefahren aus. Ich weiß nicht, ob du dich an den Effekt erinnerst. Ich glaube nicht. Hammergeil. Das ist auf jeden Fall eins meiner persönlichen Highlights gewesen. Indischer Michael Jackson mit Nunchakus. Was wollt ihr mehr? Ich weiß, was ich weniger will, und das sind Vergewaltigungsversuche, und jetzt kommt auch keiner mehr in diesen Film. Gott sei Dank. Denn jetzt geht's über in eine weitere Musical-Sequenz, nämlich indisches Disco-Dancing. Dancing in the moonlight. Ja. Fandest du es nicht gut? Nein. Glaubst du, ich kann nicht singen, oder was? Richtig. Was finde ich so scheiße von dir? Gut, auf jeden Fall sind wir jetzt in einer indischen Disco drin, und das sind Disco-Tänzerinnen, die einen Disco-Song singen. Habe ich schon erwähnt, dass das hier sehr disco-lastig ist gerade? Nein. Auf jeden Fall, wir haben... Ist es denn sehr disco-lastig? Ja, und wir haben 1993, das heißt, der Disco-Boom ist over. Ich kann mich an keine Disco-Szene aus Nightmare on Elm Street erinnern, also auf jeden Fall geht's... Naja, es ist Indien, ne? Auf jeden Fall geht es so darum, dass hier Randy und Michael Jackson offenbar abends rumhängen und Anita dahin geht, beziehungsweise Schakal Anita, um Randy aufzureißen. Denn jetzt, wo der Schakal in Anitas Haut steckt, merkt er, dass Randy ein ziemlich übles Arschloch ist, und darum beschließt er, Randy umzubringen. Er hat null davon. Er hat auch null davon, als Anita rumzulaufen, aber irgendwie macht er das. Würdest du nicht auch mal gerne als Frau herumlaufen, Solotso? Ja, aber nicht, wenn ich parallel einen Mörder-Revenge-Plot habe und mich an den Töchtern des Polizeichefs rächen will. Also wenn er ihr irgendwie das Leben und die Reputation quasi in der Haut kaputt machen würde, dann könnte ich das noch irgendwie nachvollziehen. Aber er läuft einfach nur so rum, sieht die Welt in ihren Augen und bringt ein Arschloch rum, das sie den ganzen Film über belästigt hat. Yay! Yay! Auf jeden Fall, die Szene, die jetzt kommt, ist aus, wie ich mich informiert habe, in Nightmare on Elm Street 4 übernommen. Also das ist die mit dem Wasserbett, weißt du, wo er mit ihr schlafen will und er wartet die ganze Zeit total lüstern auf dem Bett und sie kommt dann unter dem Wasserbett und er fängt sie dann quasi durch das Wasserbett zu vögeln, zumindest versucht er es, und dann landet er da drin und ertrinkt und das Wasserbett wird rot wegen Blut. Naja, also ertrinken alleine ist nicht, ne? Ja. Er wird schon getötet. Aktiv. Ja, wie gesagt, sonst würde das Wasser auch nicht rot werden. Naja, ja? Klang gerade so, er fällt ins Wasserbett und ertrinkt. Und nach dieser Szene hat der Schakal auch keinen Anlass mehr, als Anita rumzulaufen, und dann endet diese Episode. Tja. Tja, ne? Auf jeden Fall wacht jetzt die echte Anita wieder auf, die das, glaube ich, offenbar wieder irgendwie gesehen hat und total schockiert ist und zu ihrem Freund geht, dem Parkash. Der Freund kommt den ganzen Film über vor, aber ich glaube, abseits der einen Musical-Szene haben wir ihn nie mehr erwähnt. Und das Witzige ist, dass wenn du das originale Nightmare on Elm Street gesehen hast, da heißt der Hauptcharakter Nancy. Und das ist jemand, sie wird halt von Freddy Krueger verfolgt, aber sie wehrt sich den ganzen Film über aktiv gegen ihn. Also die Jugendlichen nehmen sich vor, nicht zu schlafen, trinken Kaffee. Sie setzt Fallen auf für den Fall, dass er sie heimsuchen will. Und sie macht aktiv etwas dagegen, um nicht zum Opfer zu fallen. Und Anita und alle anderen Leute in diesem Film machen nichts. Sie wissen, dass es passiert, sie sind besorgt, aber am Ende gehen doch alle irgendwie schlafen und ignorieren es einfach, als wäre nichts. Und dann wachen sie auf und sind angepisst. Ah, er versucht mich immer noch umzubringen. So eine Scheiße aber auch. Und die Charaktere sind so unglaublich passiv. Und jedes Mal, wenn Anita zu irgendwem hingeht in dem Film und ihm das erzählt, sei es ihr Vater oder sei es Parkash, selbst am bitteren Ende wollen sie ihr nicht 100% glauben, dass jemand versucht, sie im Schlaf umzubringen. Und das ist das Witzige. Also ich kannte das irgendwie aus Anime, dass Japaner manchmal so englische Floskeln in ihren Sprachschatz einbauen und dann mitten im Satz plötzlich Englisch reden und dann wieder Japanisch. Aber sehr witzig ist, ich wusste es nicht, dass es offenbar auch bei Indern so der Fall ist. Und sie sind mitten im Gespräch und auf einmal sagt ein Charakter einen englischen Satz und dann geht's weiter. Und Anita heult sich halt bei ihrem Freund aus und Parker sagt an einer Stelle nur, ich betone, wir sind jetzt schon fast am Schluss des Films. Der Vater hat sogar zugegeben, dass er versucht hat, ihn umzubringen und dass er versucht hat, den Schakal umzubringen, er wahrscheinlich Rache nehmen will und er ein übernatürlicher Kindermörder ist. Und Parkash sagt zu seiner Freundin, der immer dabei gewesen war und den ganzen Scheiß weiß, oh, come on, Anita, just relax, yar. Was soll ich dazu jetzt sagen? This is some major bullshit. Ja, ach nee. I call bullshit on this. Die Charaktere sind farblos, die Charaktere sind blöd. Das ist... Es ist kein Witz. Der ausgeprägteste Charakter in dem ganzen Scheißfilm ist Michael Jackson, der null Impact auf den Plot hat. Also auf den eigentlichen Plot, der Vergewaltiger unrelated ist. Also ich fand Adolf Hitler doch schon ein bisschen... Ja, der kam aber nur in einer Szene von Michael Jackson, von dem kennst du Hintergründe, von dem kennst du Träume, Ziele. Du weißt, dass er lustig ist. Er hat eine ausgeprägte Persönlichkeit. Und das tust du bei den normalen Freunden irgendwie nicht, die nur dazu da sind, der beste Freund zu sein. Und Anita selbst macht gar nichts. Du weißt, dass sie eine tote Schwester hat, du weißt, dass sie ängstlich ist, aber du weißt nicht, was sie fühlt, du weißt nicht, was sie... Och, ich glaube, wenn sie schreiend durch die Gegend läuft, weiß ich schon, was sie fühlt. Aber du weißt nicht, was das für ein Mensch ist. Ein ängstlicher Mensch. Es ist jemand, der Musicals toll findet und wenn Freunde rumsingen, aber... What the fuck? Also, mittlerweile ist der Schakal übrigens auch offiziell freigesetzt, weil nach der ganzen Szene, wo... der Vater gestanden hat, dass er versucht hat, ihn zu killen und so weiter, versuchen der Vater und eben dieser Parker den Schakal wieder auszugraben und setzen ihn dadurch frei, weil das Idioten sind. Punkt. Oh ja, der Mörder, den ich lebendig begraben habe, könnte wahrscheinlich doch noch irgendwie leben. Lass mal an sein Grab gehen und ihn wieder ausgraben. What could possibly go wrong? Nothing. Ich meine, das Ding war leer, glaube ich, oder? Als sie den tatsächlich ausgegraben haben. Ja, war es auch. weil der sich irgendwie so zu einer Art Geist verflüssigt hat und so weiter. Auf jeden Fall, der Schakal sagt auch nie was in dem ganzen Film. Freddy Krüger ist ja für seine frechen Sprüche bekannt. Zugegeben, nicht im ersten Teil, wo er noch etwas ernster hergekommen ist. Aber du hörst von Schakal eigentlich immer nur so eine fiese, dreckige Lache. So. Und er sieht nicht aus wie ein Inder. Nein, er sieht aus wie Lou Richter, ein Zombie-Make-up. Ja, ich habe übrigens gegoogelt, wer das ist. Ja? Ja. Sieht aus wie Lou Richter, oder? Ja. So ein richtig ab. Und ich muss sagen, der Name ist mir nicht bekannt gewesen, aber das Gesicht ist mir bekannt gewesen, ja. So wenn Lou Richter ein Werwolf wäre, der Crystal Meth nimmt, so sieht der Schakal aus. Na, verbranntes Gesicht. Ja. Auf jeden Fall, wieder taucht der Schakal auf, er entführt Anita in einen komischen Tempel, das ist da, wo er immer diese Rituale fortführt. Die ganze Familie kommt mit und es bricht ein Kampf aus, der im Gegensatz zu den ganzen Fallen und so weiter, die aufgestellt werden und der Cleverness von originalen Nightmare on Elm Street, aber eher actionlastig ist. Also jeder kann sich mal eine Runde mit dem Schakal prügeln und ihn angreifen und so weiter. Und ich zähle mal auf, was während dieses Kampfes passiert. Er bekommt eine Axt in den Kopf geworfen, die auch drin festhängen bleibt. Die auch, das muss man da sagen, die ist phänomenal geworfen. Man sieht, wie die Axt realistisch ihn trifft. Ja, also es wäre auch in echt total so abgelaufen. Ja, und er zieht sie dann so einfach so raus und denkt sich, what the fuck is this bullshit? Eine Axt im Kopf, alles blutet, I don't care. Naja, du musst ihm vorher, wie war das noch, du musst ihm vorher die Organe entnehmen und dann ist er geschwächt und dann kannst du ihn das angreifen. Das haben die halt nicht gemacht, ne? Ja, aber danach tun sie es, weil sie ihn aufspießen. Also bekommt er irgendwie so einen Pfahl irgendwie so quer durch und dann dürfte eigentlich irgendein Organ beschädigt sein. Ich glaube eher, das ist, na, ich würde zu viel wegnehmen. Mach weiter. Er bekommt von einer Guillotine die Beine abgehackt. Oh Mann, das wollte ich sagen. Fuck. Das meine ich nämlich. Da ist zumindest ein Teil von ihm getrennt, sodass er dann rein theoretisch geschwächt wäre. Aber es ist halt kein Organ oder sowas. Ja, es sind die Füße. Also er kann danach nur noch kriechen. Er bekommt wirklich so den untersten Teil, so ab dem Knie, das bekommt er abgehackt. Ja. Ne? Und genau, ich glaube, genau da ist dann der Punkt erreicht, so von wegen, ja, er ist geschwächt, er kann halt nicht mehr weglaufen. Und er ist in dem Moment alleine mit Anita in einem Raum, ja? Und Anita, der Typ kriecht, er kann ja eigentlich gar nichts. Er droht immer mal wieder so mit der Hand ranzukommen, aber sie können dann auch einfach aufstehen und ihm so in den Kopf treten, aber sie macht gar nichts. Sie ist ängstlich, sie scheut vor ihm zurück und schließt sich selbst in einem Käfig ein. Ich glaube, komm. Was würdest du machen wollen, wenn ein Mörder, der total gefährlich ist und auch noch diese Schere, ich sag mal, er hat keine Beine mehr. Ja, und? Er kann trotzdem noch mit seinen Händen irgendwo hinfassen. Ja, aber in dem Moment... Da brauchst du ja nur einmal rumrollen und dann hat er dich. Ja, aber ich bin immer noch in der Überhand mit meinen Beinen und ich kann mich da... Überbeinen. Auf jeden Fall, sie sperrt sich in einem Käfig ein, während er auf sie zukriecht und sie hat mega Angst und dann kommt irgendwann ihr Freund und zufällig steht genau da, wo der Schakal gerade rumkriecht, eine Fakir-Decke über ihm. Also du weißt, wie eine Fakir-Matte ist, diese ganzen Matten, wo die ganzen Nägel rausgucken, ja? Ja. Und also, kenne ich dann auch wieder nicht. Und er hat aus irgendwelchen völlig stupiden Gründen eine Decke, die so aufgebaut ist, also mehr nach unten. Und er hat hier auch noch an eine Kordel befestigt. Es ist nichts drunter, es ist nicht so, als wäre das ein Mordapparat oder so weiter, weil der Käfig... Naja, Kordel nicht, es ist schon eine Kette, ne? Ja, aber das Ding ist halt, es ist random an der Decke und es gibt keinen Grund, warum das Ding da sein sollte. Und der Freund kommt einfach rein und sagt, nein, dann geht doch Anita zu, das kann nicht sein. Und dann dreht er einmal an einem Rad und das Ding kracht runter auf ihn und er wird aufgespießt und blutet. Das kracht auch nicht. Du musst es schon wahrheitsgemäß sagen, ja? Es kracht nicht runter, er dreht an dem Rad und dreht und dreht und dreht und das Ding geht langsam runter, es kracht ja nicht, ne? Am und Ende genau kracht es schon runter. Naja, so und in dem Moment, also es bewegt sich schon ein ganzes Stück runter und erst ziemlich spät bemerkt der indische Freddy Krüger, oh, das Ding kommt ja auf mich runter und versucht noch wegzukriechen. Ja, also es ist nicht so, dass er jetzt nicht sich hätte retten können oder so etwas. Es ist alles extrem langsam und vor allen Dingen, es ist extrem zäh gewesen. Das Ganze hat vermutlich dazu dienen sollen, dass man so denkt, oh ja, Spannung, was passiert jetzt? Schafft er es noch zu entkommen? Oder oh, der Film geht noch 2 Minuten, jetzt wird noch sicher total viel passieren. Er wird es sicher nicht schaffen, zu killen. Wenn ich nicht sehen kann, wie lange der Film noch geht, dann kann ich natürlich im auch nicht... Im Kino bringt es das, ja, aber wir haben ihn ja jetzt auf einem Rechner gesehen und wir da habe ich das auch nicht gesehen, weil der Balken unten verschwunden ist bei mir. Bei mir nicht. Und ich wusste, okay, du hast jetzt noch 1 Minute und 50 Sekunden. Was wird wohl passieren? Naja, im besten Fall, beziehungsweise im schlimmsten Falle ist es so, dass Freddy Krüger ausbricht, dann alle einmal Tabula Rasa macht mit seiner Hand, meinetwegen die Messer irgendwo irgendwelchen Leuten an den Kopf, dann hat er gewonnen. Ja. Kann ja auch sein. Scheiß das auf Happy End. Aber es gibt das Happy End. Die Familie umarmt sich glücklich in diesem Kindermörder-Tempel. Und der Film ist vorbei. Instantly. Ja. Was sagst du zu dem Film? Das wollte ich dich fragen. Ich höre immer dein Fazit gerne als erstes. Also, der Anfang war schon ganz in Ordnung. Allerdings fand ich ihn jetzt nicht wirklich der Burner wie du vermutlich, ja? Ich meine, du hast das schon während des Films gesagt, das ist mit einer der geilsten Trash-Filme, die du, glaube ich, hier gesehen hattest oder sowas. So ungefähr. Ja, also sinngemäß halt, ne? Ich fand's nicht. Also ich würde dem vielleicht 6 geben. Es ist einfach nicht mein Genre. Vor allen Dingen, weil ich Horror absolut scheiße finde. Oh ja, weil der Horroranteil so groß war in diesem Stück. Allgemein, ich mag das Genre einfach nicht. Die versuchen zwar horrormäßig zu sein, aber sie schaffen es nicht. Und das kreide ich ihnen an. Auch wenn die sagen, ach ja, ist ein Trash-Film, ist ein Nachmacher oder was weiß ich nicht alles. Ich kann dem nichts abgewinnen. Ich habe es schon mal angedeutet und ich finde, genau so eine Scheiße ist der Grund, warum ich Garbage Day mache und Trash-Filme gucke. Weil das ist so skurril, so bizarr und am Ende so scheiße, dass ich den Film auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Das ist etwas, wenn man da mit 3, 4 Freunden rumsitzt, ein Bier trinkt und so weiter, da hat man Spaß dran. Vor allem in der ersten Hälfte zugegeben, aber auch die zweite hat ihre Momente und wenn man vor allem beim Plot am Ende ein bisschen die Hirnzellen mit bemüht, dann sieht man eigentlich, was für ein kranker und unlogischer Bullshit das Ganze ist. Doch, ich sage ganz klar, Mahakal ist Trash Past. Das ist vor allem in der ersten Hälfte zugehen und wir haben hier, das ist Trash Gold. Das ist für mich der beste Film, den wir bislang mit Garbage Day reviewed haben. Und ich weiß, wir hatten Tampon Tango, den ich übrigens kritisiert hatte wegen der Porn-Szenen. Ich weiß, sie hatten Robo Geisha, der insgesamt mega abgefahren war, aber Mahakal, das ist für mich jetzt der Punkt, wo ich sage, jawohl, den kann ich mir vorstellen, ihn irgendwann mal wieder mit Leuten wieder anzusehen. Der hat Spaß gemacht, den empfehle ich weiter. Und er ist fast auf Gainiggers from Outer Space Niveau. Ich sage 8 von 10. Für das, was er ist, nämlich für Trash, ich habe Trash erwartet, ich habe mir deshalb angesehen und das hat er geliefert. Das ist 8 von 10, grandiose Unterhaltung. Es ist wirklich eine der skurrilsten und idiotischsten Sachen, die ich je gesehen habe. Und ich habe in der letzten Zeit einige Trash-Filme gesehen, aus verschiedenen Gründen. Und Mahakal verkauft für mich. Das ist... Es gibt Kung-Fu, es gibt Nunchakus, es gibt Hitler, es gibt Michael Jackson und das Ganze ist eingebettet in ein schlechtes und armseliges Nightmare on Elm Street Ripoff. Das ist fantastisch. Und vor allem Leute, die mit Freddy Krüger vertraut sind, werden wahrscheinlich ihren verdienten Spaß mit diesem Stück Scheiße haben. Ja, dann danke zumindest an die Leute, die bis jetzt hier durchgehalten haben. Das ist meine Wertung. Wie gesagt, ich empfehle ihn weiter. Das ist... Und ich hoffe, wir bleiben dran und finden bald wieder so etwas, das an die Klasse von Mahakal rankommt. Das ist Trash Gold. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sollen wir noch ein bisschen Tunak Tunak Tun singen? Nein. Wir haben gar keine Dalamendi-Referenz gebracht. Das ist ja und? Das ist mir egal. Das ist unsere einzige Bollywood-Ausgabe. Es ist mir egal. Und Jeff, du bist so langweilig. Du hast kein Gespür für die indische Kultur. Ist mir wurscht. Willkommen im Quickie Mart. Ich muss da noch Apo einbauen, das ist dir klar, oder? Ja, so jetzt aber mal wirklich. Okay. Gut, dann das war's von Garbage Day. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns an unseren geliebten Freund Nicolas Cage wieder antrauen werden. Bis dann. Bis dann, Nicolas Cage! Who needs the quickie mart? Oh.